line, a calm but steady flow, accompanied by loud commands. Our strength is running low. We'll be right back. Mikrofon ist viel zu niedrig. Hier ist die A3 Club Night mit Thorsten Fenzler. Heute die Kalt Club Night. Also ich spiele nur alte Sachen. Bitte nicht wundern. Wenn ihr Wünsche habt, ruft uns an. Telefon 069 155 691. I'm gonna change this. Let's stop it for a sec. Thank you.

Club Night. Reactivate. Mit Thorsten Fenslau.

Let's do it. Hier ist die H3 Kult Club Night. Diesen Mix habe ich 1988 für Story and Gray gemacht. Acrepo at its best. Fast beat the feet. process is easy, the outcome always the same. The shortest way to cardiac arrest. The flesh that dreams are made of doesn't last. This is where you turn to sanctimonious rituals. The duty of the beast. The duty of the beast. The duty of the beast. Watch me, I'm getting ready. Oh, take a bath. See what will become of his dreams. Dream. Man hört es ganz deutlich am Kratzen. Wir sind bei der Cult Club Night. Wir spielen nur alte Sachen. Wenn ihr Wünsche habt, ruft uns an. Telefonnummer 069 155 691. One day right.

Club Night mit Thorsten Fenslau aus dem Dorian Gray. Names.

2. Club Night. Mit Thorsten Fenslau aus dem Dorian Gray. I operate the time and no

name is Susanna Stammer. You remember me, don't you? I used to go out with your drummer. I made his life miserable. And now I'll start on you. Oh, by the way, you can call me Poison. Tell me the truth, I'll tell you a lie. Don't forget. You know what will happen when I'm through with you. We'll be right back. and I'm allowed, I'll convince myself. I'm about to deals and issues. I'm thinking that I just don't understand. And I go out like a knife. Those lies, crazy times. I don't think you mean anything to you. Applaus für Gary Numan in der H3 Club Night. Quiet please, quiet please. The bidding will start at $20. 20, 25, 5, 5, 35, 5, 6, 65, 65, UFC 25, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 60, 60, 65, 5, 5, 70, 7, 7, 7, 7, 7, 5, 7, $70 over there, 75, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 80, 80, 5, 9, 9, 9, 9, 9, 5, 9, 9, 5, 100, 100, 100, 1,000, 1,536, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 5, 7, 5, 5, 5, 9, 9, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, $1 million. Das Kult-Jingle zur Kult-Club-Night heute mit Thorsten Fenslau.

place I go. Always in my dreams, forever laughing. Oh, still yesterday, a succulent speak to me. So, das war die Kult Club Night heute mit Thorsten Fenslau. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt uns an den HR3, Thorsten Fenslau, Bertramstraße 8 in irgendwie neue Postleitzahl Frankfurt. Weil wenn es euch gefallen hat, weil es gibt jede Menge, was ich heute leider nicht spielen konnte, dann werde ich das nächste Mal machen. Die nächste Club Night mit mir ist am 6. November und dann wieder ganz normal Techno Trance, alles Neue mit der Kult Club Night. Das wiederholen wir dann hoffentlich wieder in einigen Monaten. Tschüss! Makes me sad. It makes me mad and true. For loving.